Dies ist kein Test. Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Purge der Säuberung, die offiziell von der US-Regierung zugelassen wurde. Waffen der Klasse 4 und niedriger sind für den Einsatz während der Säuberung erlaubt. Alle anderen Waffen sind nur begrenzt genehmigt. Regierungsbeamten vom Rang 10 wurde für die Säuberung Immunität gewährt und sie dürfen nicht verletzt werden. Sobald die Sirene ertönt, sind sämtliche Verbrechen, einschließlich Mord, für 12 Stunden erlaubt. Polizei, Feuerwehr und medizinische Notfalldienste sind bis morgen früh um 7 Uhr, wenn die Säuberung endet, nicht verfügbar. Gesegnet seien unsere neuen Gründerväter und Amerika, eine wiedergeborene Nation. Möge Gott mit ihnen sein.

aus wie Feuerwässer. Der Osten feiert besser. Der Osten feiert besser. Besser, besser, der Osten feiert besser. Sprechgesang, die Gebrüder Brett, die Gebrüder Brett, Brett. Sprechgesang, Brüder Brett, Brett, Brett. Sprechgesang, die Gebrüder Brett, Brett, Brett. Sprechgesang, die Gebrüder Brett, die Gebrüder Brett, Brett. Sprechgesang, Brüder Brett, Brett, Brett. Sprechgesang, die Gebrüder Brett, Brett, Brett. We'll be right back. Hier kommt so die Rakete. Thank you. Ich will mich heute nicht bewegen, nicht mehr reden, nicht mehr gehen, nicht mehr stehen, nicht mehr sehen und nicht mehr sehen. heute noch tun? Von Party nach Hause um 7:30. Die Hauptstraße wird zu unserem Bolzplatz. Brüllen, saufen, Parolen, bis die Stimme wegbleibt. Ja, man, das ist unsere Zeit. Fallen uns die Kippen wie Salzstangen rein. Aufhalten lassen wir uns auf keinen Fall. Gesetze kennen wir nicht, maximal die Dezibelzahl. Wir stehen, boxen uns weg. Solange trinken, bis der Alkohol auf der Leber sitzt. Und wenn der erste abkackt, dann wird nachgefüllt. Ab vor die Box gelegt und weitergepult. Ausrasten, bis der Kreislauf zusammenbricht. Wenn abgehen, dann bitte aber richtig. Hebt mit mir ab und lass uns durch die Wellen reiten. Und fällt man einmal runter, muss man gleich wieder drauf steigen. Scheiß drauf, wie viele Steine im Weg liegen. Mein Gott, ist der Bass, nur der Bass kann mich richten. Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Panzerband, Rechnung, doch ich bleibe ganz entspannt. Um meinen Kontostand zu checken, brauch ich nicht einmal zur Bank zu gehen. 0,0 nix. Mein Leben ist ein Phantomdrehen. Hab seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht, nen Strand gesehen. Klingelschild gewechselt und mir beigebracht, nicht dran zu gehen. Den Kopf des Vermieters, der ganze Block riecht nach Weed was. Schickt er mir so viele Briefe, hofft er echt jemand liest das. Hab mir das Wasser abgestellt und meinen Strom schon seit Wochen im Auto. Stapeln sich die Tüten voll mit Kot und erbrochen. Und grüne 9 hab mich dran gewöhnt und deshalb halte ich's aus. Hab Ungeziefer ist schon weg und meine Alte jetzt auch. Meine Alte sagt, dass sie's nicht aushält mit mir. Alle meine Sachen kriegt sie raus vor die Tür. Ich könnte Blumen kaufen, einen Strauß, doch wofür? Nur Panzerband und billiges Crack, Panzerband und billiges Crack. Meine Alte sagt, dass sie's nicht aushält mit mir. Alle meine Sachen kriegt sie raus vor die Tür. Ich könnte Blumen kaufen, einen Strauß, doch wofür? Bei deiner Frau, guck Netflix auf deinem Account. Deine Braut, ich mach sie fest, sie denkt, es wäre Blow. Aber diesmal ist es Crack. Eingezeckt, hab mich gesetzt in dein nett gemachtes Nest und trage die Klamotten, die du bei dir liegen lässt. Yeah. Endlich nie mehr vor Lidl hängen. Ich krieg einen Steifen, sie einen Kiefersperrer. Und bevor sie merkt, was gerade passiert, ist sie auf so vielen Arten auch schon abhängig von mir. Billiges Crack und Panzertipp. Sie will ein Kind von mir, kriegt aber Ips. Ich bin der Grund, dass es in deiner Bude so stinkt. Doch zum Glück bin ich süß und weck deine Mutter ins Denk. Meine Alte sagt, dass sie's nicht aushält mit mir. Alle meine Sachen kriegt sie raus vor die Tür. Ich könnte Blumen kaufen, einen Strauß, doch wofür? Nur Panzerband und billiges Crack, Panzerband und billiges Crack. Meine Alte sagt, dass sie's nicht aushält mit mir. Alle meine Sachen kriegt sie raus vor die Tür. Ich könnte Blumen kaufen, einen Strauß, doch wofür? Nur Panzerband und billiges Crack, Panzerband und billiges Crack. Thank you. fünffache Verspätung aus vorheriger Fahrt voraussichtlich 25 Minuten später eintreffen. Wir bitten um Entschuldigung. Thank you. feiern heute Exzessiv, Goldkrone, Techno Beats. Wir feiern heute Exzessiv. Thank you. dem Konto drauf. Ich hab kein Bock für Bargeld, aber doch, die Bohnen arbeiten, ich bin noch Mama, ich verdiene lieber mit Sachen, die Spaß machen. Ich hab kein Bock mit Fahrregeneration, die so eine Arbeit für mich bin, noch Hammer hier drum. Ich verdiene mir lieber mit Fressen, Spaß machen und den Rollen chillen, und das Haar ist hätte schon ein Video, ich bitte die. Ich hab kein Bock mit Fahrregeneration, die so eine Arbeit für mich bin, noch Hammer hier drum. Ich verdiene mir lieber mit Fressen, Spaß machen und den Rollen chillen, und das Haar ist hätte schon ein Video. Ich chill auf der Couch, hab kein Bock mich zu bewegen. Ich gucke lieber fern, scheiß nur auf Bücher lesen. Ich gucke RTL, weil die da genauso leben wie ich, Digga, Mann, darauf kannst du verwenden. Meine Mutter stresst mich, ich soll mir Arbeit suchen. Mich will doch eh keiner brauchen, doch nicht mal versuchen. Ich hatte schlechte Noten, hab mich ja nie angestrengt. Ich hab immer Müll gelabert mit Schüler abgehört. Naja, Button, da leg jetzt auch nicht in der Nitze, ist halt so, Digga. Geh mir nicht auf den Sender, ich mach nur, was ich will. Gib mir meine Zigarette jeden Tag ab. Abloddern in mein Bett. Ich bin ne faule Sau und ich bin da hochsteuert. Ich krieg doch mein Hartz IV, versteh nicht, was ihr wollt. Ich hab den Bock auf Arbeitgeneration, man will das chillen, gut bezahlt, hätt ich schon eine Million. Wir sind die. Ich hab kein Bock auf Arbeitgeneration, die so ein Arbeit für mich will, noch Hammer hier drum. Ich verdien mir lieber mit Fressen, Spaß machen und den Rollen chillen, gut bezahlt, hätt ich schon eine Million. Wir sind die. Ich hab kein Bock auf Arbeitgeneration, die so ein Arbeit für mich will, noch Hammer hier drum. Ich verdien mir lieber mit Fressen, Spaß machen. Ich hab kein Bock für Fahrregeneration, wieso dein Arbeiten, ich bin noch Hammer, ihr Sohn. Ich verdiene mir lieber mit Sachen, die Spaß machen, so und den Rollen chillen, gut bezahlt, hätte ich ohne Fehler. Ich hab kein Bock für Fahrregeneration, wieso dein Arbeiten, ich bin noch Hammer, ihr Sohn. Ich verdiene mir lieber mit Sachen, die Spaß machen, so und den Rollen chillen, gut bezahlt, hätte ich ohne Fehler. Wir sind die. Ich hab kein Bock für Fahrregeneration, wieso dein Arbeiten, ich bin noch Hammer, ihr Sohn. Wir sind die. Fart.